Pastelltönen oder drücken sie etwas in Kräuselperlung. Das passt dann für jede Schuhgröße. Ich habe wieder mit dem Schmacht gefallen. Ja, können Sie sich kommen. Darf es in hellblau sein? Oder? Ja, welche Farbe? Hellblau. Ja. Nun, meine Damen und Herren, ich denke, Sie sind bereits im Bilde. Diese Geräuschkulisse dürfte Ihnen ja vertraut sein. Ich spreche zu Ihnen aus einem der größten Warenhauspaläste und soll Ihnen nun über Menschen im Kaufhaus berichten. Also dazu müssen Sie wissen, ich will offen bekennen, dass mich persönlich alle großen Kaufhäuser mit magnetischer Kraft anziehen. Ich kann es einfach nicht lassen. Komme ich zum Beispiel in eine fremde Stadt, der erste Weg führt mich garantiert an einem der imponierenden Warenpaläste vorbei und schon werde ich vom Menschenstrom erfasst und mitgerissen. Im Sommer hole ich mir bei diesen Besuchen die angenehme Abkühlung und im Winter die zusätzlichen Kalorien. Es verleitet mich aber auch die Erinnerung an meine Studienzeit, immer wieder die großen Kaufhäuser zu durchstreifen. Damals, es ist schon viele Jahre her, erhitzte mich neben Homer das heiße Bemühen um die Gunst der Verkäuferinnen des größten Kaufhauses unserer Stadt. Mein Bemühen war meist erfolglos und außerdem, was die Gunst der Verkäuferinnen anlangt, für meine Verhältnisse sehr kostspielig. Ich sehe sie noch deutlich vor mir, die hübsche, schwarzhaarige, zierliche Renate in der Abteilung für Herrenartikel. Sie kostete mich in kurzer Zeit mindestens 30 Krawatten. Diese kostspielige Leidenschaft zum Warenhaus habe ich längst überwunden. Sie können es mir ruhig glauben. Aber es bleibt noch immer faszinierend, das Kaufhaus. Kaum hat man den Fuß über die Schwelle gesetzt, umschließt einen schon die prickelnde, lebensbejahende, menschlich sympathische und heitere Atmosphäre. Das Gewoge der vielen Menschen, das leise Stimmengewirr, die Vielzahl und Buntheit der Auslegetische, das Brummen der Rolltreppen, das Surren der Aufzüge, das Herunterdrücken der Kassenknöpfe mit anschließendem Klingelzeichen, diese ganze Warenhaussinfonie nimmt einen gefangen. Ich habe oft darüber nachgedacht, woher diese besondere Zuneigung so vieler Menschen für das Kaufhaus wohl kommen mag. Ich glaube sagen zu können, so paradox es klingt, das Zwanglose zwingt. Was viele Menschen rundum aus sich heraus tun, verführt dazu, mitzumachen. Diese modernen Warenpaläste aus Beton, Stahl und Glas erheben sich fast ausnahmslos an den Verkehrsknotenpunkten unserer Großstädte. Nach 1945 sind sie aus Schutt und Asche widerstanden und heute sind sie für den berühmten Mann von der Straße das Wahrzeichen des Wiederaufstiegs, der vielleicht augenfälligste Beweis des sogenannten Wirtschaftswunders. Fast alle Wünsche können sie erfüllen und immer wieder werden neue Wünsche von ihnen geweckt. Ja, Massenkonsum, Massenluxus ist die Devise unserer Zeit. Aber war es immer so? Denken wir einmal nach. Die Eltern unter uns wissen noch zu erzählen, wie oft im Elternhaus geredet worden ist, das schickt sich nicht für unseren Stand, das können wir uns nicht leisten, auch wenn es durchaus nicht an Geld mangelte. Wir dürfen uns nicht so kleiden. Wir können nicht mit dem Fahrrad fahren. Wir dürfen keine Apfelsinen kaufen. Das ist alles Luxus. Niemals kann sich das Dienstmädchen wie die Gnädige kleiden. Heute darf sich jeder anziehen, wie er will, und nicht, wie es ein Gesetz oder Brauch vorschreibt. Er darf sich mit allen Dingen umgeben, die seine Sehnsüchte ihm zeigen. Einfach gesagt, er darf alles. Welch ein Wandel! Unermüdlich ist die Technik am Werk, alle Dinge so billig zu schaffen, dass immer mehr Sehnsüchte Wirklichkeit werden können. Das alles wird durch die Form des Massenartikels verwirklicht. Die große Serie ist es, die den wachsenden Verbrauchermassen zu einem steigenden Lebensstandard hilft. Dem Menschen der Gegenwart will es scheinen, als wäre das Angebot niemals so umfangreich und so sinnverwirrend vielgestaltig gewesen. Und deshalb braucht man heute sehr leistungsfähige Verkaufsorganisationen. Sie garantieren den Absatz und halten die Fließbänder der großen Industrien in Bewegung. Der Verkauf ist eine Aufgabe von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung. Das erklärt uns die Rolle der großen Kaufhäuser im Rahmen der Gesamtwirtschaft. Darf ich Sie nun einladen, mit mir die Zentrale des größten Warenhausunternehmens in der Bundesrepublik zu besuchen? Wir betreten einen Glaspalast, der erst kürzlich fertiggestellt wurde. 800 Angestellte arbeiten hier. Wir werden von einem Mitglied des Vorstandes empfangen und stellen die erste Frage. Denn der Eindruck, den man hier gewinnt, ist, als ob ein Gehirntrust am Werke wäre. Wenn Sie den Eindruck haben, dass hier ein Acht-Gehirntrust tätig ist, dann muss ich sagen, dass dieser Eindruck nur teilweise richtig ist. Ein Unternehmen wie das unsrige, das in 36 Häusern über das Bundesgebiet verstreut ist und in jedem dieser 36 Häusern eine große Anzahl von Abteilungen und viele tausend von einzelnen Artikeln hat, kann natürlich nicht allein von einer Kommandostelle aus geführt werden, sondern es bedarf dazu einer weitgehenden dezentralisierten Organisation. Dieses Unternehmen wird voraussichtlich in diesem Jahr einen Umsatz von mehr als 800 Millionen Mark erzielen. Sie können sich also vorstellen, dass zur Erreichung dieses Umsatzwunsches ein ganz erhebliches Warenlager notwendig sein muss. Ein Warenlager, das im Durchschnitt im Verkaufswert gerechnet mindestens zwischen 125 oder 150 Millionen Mark liegen muss. Ja, Sie sprachen vorhin, Sie planen für das laufende Jahr einen Umsatz. Also ja. Sie haben den Wunsch von rund 800 Millionen D-Mark. Ja. Also dieser Wunsch muss ja irgendwie begründet sein. Die Planungszahlen entstehen in einer Gemeinschaftsarbeit zwischen den Geschäftsführern und den Abteilungsleitern unserer Häuser draußen und zwischen dem Zentraleinkauf und der Zentralverkaufsleitung hier in unserer Hauptverwaltung. Sie müssen sehr vorsichtig planen und das bedingt, dass hier in der Zentrale Spezialisten am Werk sind, die zum Beispiel die Konjunkturpolitik der Bundesregierung genau verfolgen. Denn auch daraus können Sie ja sicher Schlüsse ziehen. Das ist selbstverständlich, obwohl Voraussetzung dafür natürlich ist, dass eine derartige Konjunkturpolitik klar erkennbar ist. Ja. Aber das geht nun ins Bereich der Politik und das hat nun wiederum nichts mit uns hier zu tun, unmittelbar. Hier wurde unsere Unterhaltung durch ein wichtiges Ferngespräch mit einem Zentraleinkäufer unterbrochen. Die kleine Pause nützte ich aus, um mich im Hause etwas umzusehen und unzählige Fernschreiber sind ständig in Arbeit, um die Bestellungen den Fabrikanten aufzugeben. Die Angestellten selbst sind freundlich und geben gerne Auskunft. Als ich wieder im Zimmer des Vorstandsmitgliedes saß, interessierte mich, wie der Einkauf, die Planung organisiert ist. Es ist bei uns so, rechtzeitig, das heißt oft ein halbes oder ein Dreivierteljahr vor der Saison, werden unsere örtlichen Abteilungsleiter zusammen mit dem Zentraleinkäufer, dem Zentralleiter hier in der Hauptverwaltung, sich einen Überblick über das gesamte Warensortiment dieser Branche verschaffen. Man wird zum Beispiel schon in den ersten Monaten eines Jahres sich einen Überblick über das Spielwarensortiment verschaffen, das man in der Weihnachtssaison verkaufen will. Ein Konzern wie der unsrige muss natürlich sehr empfindlich auf sämtliche Erscheinungen, zum Beispiel der Mode, reagieren. Dazu reicht es nicht aus, dass wir uns nur auf die Intuition des Fabrikanten verlassen, sondern wir müssen selbst natürlich dauernd uns orientieren über die Wandlungen des Publikumsgeschmacks und des Bedarfs unserer Kundschaft. Ja, und wie orientieren Sie sich da? Wie geschieht das, wenn Sie das ganz kurz vielleicht skizzieren können? Ja, wir haben zu diesem Zwecke einen Stab von 15.000 Leuten, deren Hauptaufgabe darin besteht, ja, nun festzustellen, was das Publikum wünscht. Also jede unserer Verkäuferinnen ist eigentlich eine Marktforscherin. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Aufgabe unseres Zentraleinkäufers und auch teilweise der Abteilungsleiter, dauernd zu beobachten, was die Industrie an Neuigkeiten bringt, wobei wir uns sehr stark auch der ausländischen Erfahrung und der unserer sehr engen Verbindung mit großen maßgebenden Warenhäusern des Auslandes bedienen. Dankeschön. Ich glaube, wir können das Gespräch hier unterbrechen. Erstens haben es die Lektoren nicht gern, wenn man sie zu lange aufhält, ihnen die kostbare Zeit raubt und sie vielleicht sogar vor wichtigen geschäftlichen Entscheidungen zurückhält. Zweitens wollen wir nicht theoretisieren, sondern wie geplant Menschen im Kaufhaus beobachten. Also wenn Sie Lust haben, stehen Sie mit mir früh auf. Wir stehen vor dem Personaleingang. Ein großes eisernes Tor verschließt die Einfahrt. Und soeben hat der Portier hier eine kleine Seitentür geöffnet. Wir treten ein, 7 Uhr vorbei. Die Angestellten dieses Hauses sind noch nicht da. Aber bevor ich das Gebäude selbst betrete, möchte ich Ihnen noch erklären, dass dieses Gebäude 6 Geschosse mit einer Gesamtnutzfläche von rund 24.000 Quadratmeter hat. Im Tiefkeller und im Kellergeschoss befinden sich die technischen Räume sowie Kesselanlage, Sprinklerzentrale, Niederspannungsschaltraum mit Diesel, Notstromaggregat und Transformation. Das Erdgeschoss, das Zwischengebäude, der erste, zweite und das dritte Obergeschoss sind als Verkaufsräume ausgestaltet. Das vierte Obergeschoss enthält Büro- und Lagerräume. Aber hier unten im Keller treffe ich einen Mann, der sehr wichtig für diesen Betrieb ist. Es ist der Elektriker. Nun, unsere Aufgabe ist im Wesentlichen, dass ein Warenhaus hell beleuchtet ist. Ja. Das ist wohl auch das Wesentliche, denn eine Ware, die nicht beleuchtet wird, die kauft ja keine. Und wir haben natürlich hier in diesem Haus eine sehr große Beleuchtungsanlage. Nur um einige Ziffern zu nennen, wir haben 8000 Beleuchtungskörper, ja. Beleuchtungsröhren. Ja. Wir haben über 250 Elektromotoren laufen, ja. Außer Kühlschränken, Kühlaggregaten und Kühlzellen, ja. Die ja für die Lebensmittelabteilung sehr wichtig sind. Und dann haben wir auch noch im Notfall, das möchte ich gleich betonen, ein eigenes Notstromaggregat, so dass das Warenhaus im Falle eines Stromausfalles von der Stadt her niemals dunkel sein kann. Es wird also immer so beleuchtet sein, dass noch ein Notverkauf, also ein Verkauf, weitergeführt werden kann. Das Personal ist auf Posten. Die Haupteingänge werden gleich geöffnet werden. Wenige Minuten vor 9 Uhr gleichzeitig werden die 4 Haupteingänge geöffnet. Und der Kunde, der dieses Warenhaus betritt, kennt ja das Gebäude von außen schon. Es fällt ja im Stadtbild durch seine markante Architektur auf und hat das Zentrum wesentlich bereichert. Die Fassaden an den Straßenfronten sind, und das wissen wir alle, gut proportioniert und werden durch eine Leichtmetallkonstruktion mit einer Flächenausdehnung von 2800 Quadratmeter getragen. Und wenn wir abends vorbeigehen, so stellen wir immer wieder fest, die farbige Verglasung an den Fronten wirkt im Wechselspiel mit den Kristallglasscheiben besonders ansprechend. Das war der Eindruck eines Kunden, der draußen steht und immer wieder an diesem Warenhaus vorbeigeht. Das Warenhaus selbst, die Geschäftsleitung, hat die Frequenz auf den Hauptstraßen getestet und weiß ganz genau, auf welcher Straßenseite wie viele Personen täglich die Fronten des Hauses passieren. Es geht in die Zehntausende. Aber nun ist es soweit, die Tore werden geöffnet. Und wir wollen nun versuchen, bei einem Eingang den ersten Kunden zu erwischen und ihn zu fragen, was er hier sucht. Was suchen Sie hier in diesem großen Warenhaus? Ich suche einige Hefte und Schulbücher für meine Töchter, für meine Kinder. Ja, wie viele Kinder haben Sie denn? Ich habe 2 Töchter. 2 Töchter, wie alt sind Sie denn? Die sind 10 und 8. Wie finden Sie eigentlich die Organisation dieses Warenhauses hier? Die ist sehr gut, deswegen komme ich auch hier oft rein. Ich brauche nicht erst sehr viele andere Geschäfte zu besuchen, weil ich ja hier bequem alles finde und auch die Auswahl ist genügend und sie ist eben etwas billiger als woanders. Deswegen ja, also ist es schon ein Suchmittel, nicht wahr? Ja, Sie haben den Eindruck, dass hier in diesem großen Warenhaus in Frankfurt am Main alles billiger ist als in Detailgeschäften? Ja, nun wird vielleicht eben auch die Qualität nicht ganz so entsprechend sein, in manchen Dingen, wollen wir sagen, nicht wahr? Aber darüber lässt sich dann streiten, nicht wahr? Es kommt auf den Einkauf an, nicht? Aber ich glaube, wir zwei wollen ja doch nicht streiten. Nein, das wollen wir nicht. Jetzt wenden wir uns hier, wir haben einen kleinen jungen Mann, was suchst du hier? Na? Ne? Ach, ich gehe nur mal hier die Spielsachen angucken. Ja, die Spielsachen. Hast du viele Spielsachen zu Hause? Ja. Ja, was zum Beispiel? Was hast du alles zu Hause? Ein Rennauto, Eisenbahn. Ja, und was wünschst du dir noch? Ich wollte kein Spielsache, ich wollte ein Buch haben. Ein Buch? Was für ein Buch? Das weiß ich noch nicht. Weißt du, liest du gern? Ja. Wie alt bist du denn? 11. 11? In welche Klasse gehst du denn? In die 5. 5. und schlechte Noten, was? Nee. Nee. Na, dann sag doch ganz offen, hast du schlechte Noten? Nein. Nein? Na, dann geh schön und kauf dir ein gutes Buch. Ja, schön. Ich bin ganz überrascht und blicke dem Jungen nach. Er geht zur Bücherabteilung und ganz plötzlich, 5 Minuten, ich habe mit den ersten 2 Kunden gesprochen, die bei meinem Eingang vorbei sind, und ganz plötzlich sehe ich wie ein Bienenhaus, eine Invasion der Käufer. Wenige Minuten nach 9 Uhr, die Menschen strömen herein und schon sehe ich an den verschiedenen Verkaufspulten, wie sich Männer und da drüben ja einige Damen, ein Pult, Schals werden verkauft und schon kleine Stauungen. Es ist noch nicht viel Betrieb, aber das Warenhaus beginnt zu leben. Sind Sie aus Frankfurt? Nein. Na, von wo sind Sie denn? Ich bin Italiener. Italiener, sagen Sie. Sie arbeiten hier in diesem großen Warenhaus? Ja. Was machen Sie hier? Möbel abladen. Ja, und? Und studiere. Ich bin ein Student. Sie sind Student? Sie studieren in Frankfurt. Was studieren Sie denn? Ja, in Frankfurt ich studiere deutsche Sprache. Germanistik? Ja, Germanistik. Aber in Italien ich studiere Jura. Ja? Ja. Und ich... Na, Sie sprechen es ruhig aus. Das macht gar nichts. Aber ich kenne so wenig Deutsch. Ja, das macht ja nichts. Aber Sie studieren, sagen Sie, und wie viel verdienen Sie hier in diesem Warenhaus als Hilfskraft? Wie viel Geld bekommen Sie? 1,60. 1,60 Mark? Paar Stunde. Pro Stunde? Ja. Und wie viele Stunden arbeiten Sie hier am Tag? Ich glaube 9. 9 Stunden am Tag? Ja. 9, ne? Ja. Sind Sie auch Student? Ja, ich bin auch Student. Ja, sind aber Frankfurter, oder? Ich bin aus Frankfurt, ja. Ja, und Sie verdienen sich etwas dazu? Ja. Ja, und was machen Sie mit dem Geld dann? Naja, verschiedene Zwecke ausgeben. Ja? Ja, zahlt sich was zum Anziehen kaufen. Ja, na gut. Schön, aber finden Sie, dass die Behandlung in diesem Warenhaus, ja, gut ist? Verstehen Sie? Nein. Das verstehen Sie. Also finden Sie, dass die Arbeit hier schwer ist oder leicht ist? Oh, nicht so schwer. Nicht so schwer, nein. Ich muss sagen, jetzt nicht so schwer. Und ich bin ein Kraftmann. Ah, Sie sind stark. Sehr gut. Da drüben ist die Schreibwarenabteilung. Ich sehe eine hübsche Verkäuferin. Sie scheint im Augenblick Zeit zu haben und erinnert mich etwas an Renate. Nun, schnell zu ihr hin und gleich werden wir hören. Wie sind Sie in dieses Kaufhaus gekommen? An für sich beabsichtigt war, nicht Verkäuferin zu werden. Ich wollte eigentlich mal studieren durch unglückliche Zufälle. Ja, in was der wollten Familie. Sie denn studieren? Medizin. Medizin, ja. Gut. Na gut, ich habe das Abitur gemacht, bin bis zum Abitur zur Schule gegangen und habe dann bei dem Tod meines Vaters das Geschäft meiner Mutter 2 Jahre geführt. Ja. War praktisch meine Lehrzeit eine Großhandlung in Geschenkartikeln und in der Lederbranche. Ja. Und war natürlich nicht so ein Betrieb wie das Warenhaus. Das erste Mal im Warenhaus war für mich eigentlich ein komischer Moment. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass Sie da schon etwas vorbereitet waren auf diesen Beruf. Ach ja, das schon. Und dann habe ich nur schon viel mit Menschen Umgang gehabt. Also ich hatte keine Angst vor dem Kunden, was ja an für sich sehr viel wert ist, gell? Ja, aber haben Sie Kolleginnen, die dann so das erste Mal erscheinen und Angst haben? Ja, das habe ich schon bemerkt. Ja, gibt's das? Das gibt es, ja, die haben Angst vor dem Kunden. Die getrauen sich nicht an den Kunden ran. Sie fangen dann an zu stottern, werden nervös und werden womöglich noch rot, gell? Ja, aber wird da abgeholfen? Nur gut, eine andere Kollegin springt ein. Sie bemerkt er sofort, geht hin und hilft ihr irgendwie aus ihrer peinlichen Situation. Was daraus kann ich verstehen, dass in der Abteilung, in der Sie sind, Teamarbeit. Ja, so kann man das bezeichnen, ja. Wenn man merkt, dass eine irgendwie die Schwächere ist, und da hilft man ihr gerne aus und man tut es irgendwie unaufgefordert. Wie ist eigentlich die Atmosphäre unter den Kollegen? Sie können mir das ganz offen erzählen. Ach Gott, die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle sehr nett. Wir haben ein sehr nettes Einvernehmen miteinander. Und mit den anderen Abteilungen, Gott, die sieht man, diese Leute sieht man mittags bei Tisch oder abends, wenn man nach Hause geht. Man grüßt sich, aber mehr und engere Verbindung gibt es da an für sich nicht. Dazu ist der ganze Rahmen viel zu groß. Sind Sie mit der ganzen Atmosphäre des Hauses zufrieden? Finden Sie das reizvoll, diese tausend ja, Menschen? Ja, mir macht es Spaß. Also ich liebe das. Ich könnte auch nie einen Beruf ausüben, sture Bürotätigkeit, wo ich den ganzen Tag nur tippen müsste oder sonst irgendwie eine sture Arbeit. Das dauernde Umgang mit Menschen haben, das macht mir Spaß und Freude. Und das spornt mich an für sich auch an. Je mehr Betrieb ist, umso mehr Lust habe ich an für sich zur Arbeit. Finden Sie die Verkaufsmethode in diesem Hause richtig? Es ist ja alles auf Massenkonsum eingerichtet. Finden Sie, dass diese Verkaufsmethode richtig ist? Sagt Na, sie ist nicht anders zu machen, aber zusagen tut sie mir an für sich nicht, weil man praktisch in kein Verkaufsgespräch mit dem Kunden kommen kann. Es ist ein Verteilen der Ware, es ist ein Geld her, Ware hin. Und das macht mir an für sich keinen Spaß. Ich habe gern, wenn ich mich mit dem Kunden unterhalten kann. Das können Sie aber in einem so großen Kaufhaus wiederum nicht bei so kleinen Artikeln. Sie können nicht wegen einem Schulheft oder wegen einem Blog da in ein Riesenverkaufsgespräch reinkommen mit dem Kunden. Dann sammeln sich Gott weiß wie viele andere Kunden an. Die laufen Ihnen dann weg. Also ist das praktisch nicht zu machen. Aber schöner wäre es, wenn man das machen könnte. Wer sind diese Kunden? Ach, wir haben eigentlich Kunden aus allen Schichten. Es kommen sehr viele nette Menschen, sogar mit Niveau und auch mit Wissen zu uns. Das macht ihnen dann Freude, wenn sie mit solchen Menschen reden können. Aber gell? Wie als Verkäuferin, wie stellen Sie das fest? Na, man hat da ein Gefühl dafür. Ich kann Ihnen das jetzt ganz gar nicht anders erklären. Also Sie fühlen das, was das für ein Mensch ist. Wenn zum Beispiel ein Kunde kommt, der schlecht gelaunt ist, was machen Sie da? Na gut, die erste Zeit hat mich das nervös gemacht. Ich habe mich beeinflussen lassen. Ich war dann vielleicht auch mal schlecht gelaunt. Das hat sich übertragen auf den nächsten Kunden. Aber das soll man nicht tun. Man, das heißt, es führt nicht weit. Es gibt nur Ärger und man hat selbst dann ist mit sich selbst nicht zufrieden. Ja. Aber zum Beispiel gibt es auch Kunden, die ausgesprochen renitent sind. Ja, die gibt es. Ja, was machen Sie da? Ja, also ich versuche dann, die immer abzugeben an meine ältere Kollegin. Die hat eine unerhörte Geduld mit solchen Leuten. Und mir, ich weiß nicht, ich bin vielleicht zu impulsiv, mir würde da eines Tages mal der Kragen platzen. Wenn es gibt Leute, die nerven sie praktisch. Gell? Ja. Die kommen und die wissen genau, dass sie nichts kaufen wollen und verlangen das unmöglichste Zeug. Also ich gebe die dann gerne ab. Wir haben das Gefühl, dass die Geschäftsleitung, also die Geschäftsführung, ihre Arbeit richtig bewertet, ihre Arbeit einschätzt. Manches Mal nicht. Nicht? Nein. Also zum Beispiel? Na, ich habe das Gefühl, dass man, und habe auch den Wunsch, dass man einem Angestellten und dem Personal, dass man dem auch mal ein Lob aussprechen soll. Man soll ihn nicht nur so die Daumenschraube immer fühlen lassen und du musst und das kannst du besser, wenn du nur willst. Man soll mal an Lob nicht sparen, man soll ihm halt mal sagen, er hat was schön gemacht oder er hat sich angestrengt. Das gibt den Leuten mehr Mut, sie gehen mit einer viel größeren Liebe und mit einer viel größeren Lust an die Arbeit. Das ist meine Meinung. Ja, und haben Sie den Eindruck, dass gespart wird an Lob? Ach ja, doch, den habe ich oft, den Eindruck. Also ich meine, man kann natürlich in einem so großen Haus nicht verlangen, dass nur einer der leidenden Herren zu uns kommt und sagt, Freund Meier, Müller, Schulze, das haben Sie wunderbar gemacht, machen Sie so weiter. Aber jeweils der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin, die kann ihren Leuten das in einer netten Art ja bringen. Gell? Sie muss nicht persönlich werden, sie kann aber sagen, also irgendwie nur, das überlässt man ihm dann selbst. Ja. Und sind Sie mit den sozialen Einrichtungen zufrieden? Ach ja. Ja? Ja, da ist an für sich nichts zu bemängeln. Ich danke Ihnen vielmals und das Gespräch mit Ihnen war sehr interessant. Der Geschäftsführer macht soeben seinen ersten Rundgang durch das Warenhaus und es taucht auch die Frage auf, wir können beobachten, dass nicht alle Abteilungen dieses Hauses jetzt Betrieb haben. Und den Geschäftsführer könnte man doch fragen, wie ist das mit der Rentabilität der Abteilungen? Es kann doch zum Beispiel vorkommen, dass eine Abteilung, die sehr frequentiert wird, vielleicht eine andere Abteilung erhalten muss, dass sie das Defizit vielleicht ausgleicht. Der Geschäftsführer kann uns sicher diese Frage beantworten. Die Rentabilität einer jeden Abteilung muss monatlich nachgewiesen werden. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Maßnahmen getroffen durch Umbau oder aber vielleicht auch durch Verlegung vom zweiten Stock ins Parterre, um dann dieser Abteilung einen größeren Aufschwung zu geben. Was geschieht zum Beispiel, wenn Sie einmal, es soll ja vorkommen, eine Fehldisposition treffen und es bleiben dann zum Beispiel 1000 Pullover übrig? Werden die dann abgezogen oder müssen sie auf jeden Fall verkauft werden? Sie müssen auf jeden Fall verkauft werden. Ja, und welche Maßnahmen treffen Sie dann? Wir haben ja die Möglichkeiten, im Winter- oder Sommer Schlussverkauf, ja, uns von dieser Ware zu trennen. Dann müssen irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, die dazu beitragen, einmal durch Prämierung, ja, durch Herunterzeichnung der Ware, den Verkauf so zu beschleunigen, dass auch der Kunde noch begeistert ist, zum Sommerschlussverkauf einen wirklich interessanten Winterpullover zu einem angemessenen Preis zu bekommen. Also Ihr Prinzip ist, auf jeden Fall, die Ware muss verkauft werden. Sie muss auf jeden Fall verkauft werden. Es gibt keine Restbestände, die dann irgendwo in einem Lager verkommen. Nein, das gibt es überhaupt nicht. Nun, nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie das Personal aus? Wir haben die Möglichkeit, Personal, Fachpersonal über das Arbeitsamt zu bekommen. Darüber hinaus versuchen wir natürlich auch durch Anzeigen in den Fachzeitungen und auch in den Zeitungen der Frankfurter Presse Fachpersonal zu bekommen. Eine gewisse Schwierigkeit besteht allerdings. Aber diese Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass die Leute, die zu uns kommen wollen, eine ordnungsgemäße Lehre hinter sich haben. Es ist ein Blick auf die Uhr. Es ist 11.30 Uhr vorbei und in den Verkaufsräumen selbst herrscht jetzt Hochbetrieb. Es ist so der Vormittagshauptansturm der Käufer. In 4 Verkaufsetagen wird jetzt fleißig gearbeitet. Jede Verkaufsetage ist etwa so groß wie ein Fußballplatz, wenn ich Ihnen das erklären darf. Also 4 Fußballplätze in diesem großen Haus. Und da drüben, die Rolltreppen sind sehr stark in Betrieb. 48.000 Menschen können in der Stunde den Rolltreppen von Etage zu Etage befördert werden. Und oben im dritten Stock finden die Menschen dann Entspannung, Erholung. Und wenn man sich so überlegt, wir wollen hier an dieser Ecke etwas verschnaufen, wie dieses Unternehmen zentral gesteuert wird, so muss man sagen, es ist ein Wunder an Organisation. Wenn Sie einverstanden sind, könnten wir jetzt wieder einen Sprung in die Zentrale machen und unseren Direktor, der uns zu Beginn so nett Auskunft gab, noch einige Fragen stellen. Es wäre doch interessant zu erfahren, wie man die volkswirtschaftliche Bedeutung der Warenhäuser an höchster Stelle einschätzt. Selbstverständlich sind wir davon überzeugt, dass die Warenhäuser eine wichtige und große Aufgabe für die Versorgung der Verbraucher haben. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, dass man aufgrund der Eindrücke, die man in einer Großstadt gewinnt, vielleicht geneigt ist, die Bedeutung der Warenhäuser im Vergleich zum übrigen Einzelhandel hier und da etwas zu überschätzen. Ja, es wird sogar behauptet, dass die großen Warenhäuser den Einzelhandel ruinieren. Ja, ich möchte fast sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Jeder Einzelhändler, der in der Nähe eines Warenhauses seinen Laden hat, wird Ihnen bestätigen, dass der große Kundenstrom des Warenhauses auch durch sein Geschäft geht. Und im Allgemeinen ist es so, dass die Eröffnung eines Warenhauses für die unmittelbar in der Nachbarschaft liegenden Einzelhändler keine Schädigung, sondern einen sehr starken Auftrieb bedeutet, was, wie gesagt, jede Einzelhändler und insbesondere auch jede örtliche Einzelhandelsorganisation Ihnen bestätigen wird. Ich möchte annehmen, dass die großen Warenhausunternehmungen, die großen Kleinpreisunternehmungen, deren Namen ja überall bekannt sind, einen Umsatzanteil von etwa 6% am gesamten Einzelhandelsumsatz haben. Und zwar, dies ist wahrscheinlich weniger als sehr viele Beschauer, sehr viele Außenstehende annehmen. Und es wird Sie vielleicht interessieren, dass dieser Anteil von 6% fast genau dem gleichen Anteil entspricht, den die Warenhäuser zum Beispiel im Jahre 1930 hatten. Wenn man also mal absieht von den politischen Schwankungen, die durch im Dritten Reich die Warenhäuser ja teilweise von den nationalsozialistischen Machthabern erheblich schikaniert wurden und von den Kriegszerstörungen, dass dann im Grunde genommen sich in den letzten 30 Jahren im Verhältnis zwischen Warenhäusern und übrigen Einzelhandel keine großen Änderungen mehr ergeben haben. An dieser Stelle möchte ich einiges noch sagen. Es wird zum Beispiel oft darauf hingewiesen, dass die Großbetriebe seit der Währungsreform relativ größere Fortschritte gemacht haben und vergleichsweise mehr investieren konnten als der Durchschnitt der kleinen und mittleren Unternehmen in der Deutschen Bundesrepublik. Die Ursachen dafür werden in der Regel in einer geringeren Steuerbelastung, besseren Kreditversorgung und leichteren Eigenkapitalbeschaffung der Großunternehmen gesehen. Das alles trifft in vieler Hinsicht zu, aber von einer der wichtigsten Ursachen für die finanzielle Beengtheit der Klein- und Mittelbetriebe und der wesentlich günstigeren Finanzsituation der Großbetriebe wird praktisch überhaupt nicht gesprochen. Deutlich lässt sich das an dem letzten Geschäftsabschluss dieses Großkonzerns demonstrieren. Unsere Warenhausfirma hat im letzten Jahr einen Gesamtumsatz von rund 750 Millionen Mark erzielt. Die ausgeschüttete Dividende betrug 6 Millionen Mark. Rechnet man dazu noch die rund 1,5 Millionen Mark, die Vorstand und Aufsichtsrat erhalten haben, dann ergibt sich, dass der Betrag, der auf Unternehmungsführung und Eigentümer entfällt, nur 1% des Umsatzes ausmacht. Nun, überträgt man diesen Prozentsatz auf ein kleines Einzelhandelsgeschäft, dann wird sofort deutlich, dass mit einer solchen Einnahme der Inhaber niemals auskommen kann. Bei einem Jahresumsatz von 100.000 Mark wären das also nur 1.000 Mark. Davon kann er noch nicht einmal seine Wohnungsmiete bezahlen. Er muss also einen wesentlich höheren Prozentsatz für seinen privaten Verbrauch entnehmen. Dem Großbetrieb steht dagegen dieser Teil für Investitionen zur Verfügung und nicht zuletzt darin liegt eben seine große finanzielle Stärke. Nun, Herr Direktor, können Sie uns vielleicht noch die Frage beantworten, wie sehen Sie persönlich die Zukunft der Warenhäuser? Wenn keine politischen Ereignisse eintreten, die unsere ganzen Dispositionen und unsere ganzen Vorstellungen in den Haufen werfen, glaube ich, dass mit der gesamten deutschen Wirtschaft auch die Warenhäuser die Entwicklung der nächsten Jahre mit einem Optimismus entgegensehen können. Der Einzelhandel macht nicht nur im Warenhaus, sondern überall heute eine Entwicklung durch, die man vielleicht mit der industriellen Revolution des vorigen Jahrhunderts vergleichen kann. Das heißt, aus den alten, überkommenen Verkaufsmethoden entwickelt sich jetzt eine völlig neue Verkaufstechnik. Das ist zunächst mal generell zu sagen. Die Frage der Automation, die ja heute leicht ein Schlagwort ist, ist natürlich nicht so einfach zu untersuchen. Ich möchte sagen, für den Verkauf wird die Automation keine Rolle spielen. Recht herzlichen Dank, Herr Direktor. Wenn es Ihnen recht ist, meine Damen und Herren, wir gehen zurück zu den Menschen im Kaufhaus. Vielleicht treffen wir uns im Erfrischungsraum. Fräulein, ich hätte gerne einen Espresso. Danke. Sagen Sie, kommen Sie oft hierher? Nein, eigentlich nicht. Ja. So ab und zu komme ich mal hier vorbei. Ja, in dieses große Warenhaus. Na, warum kommen Sie eigentlich her? Ach, na ja. Ich wusste gerade nicht, was ich machen sollte. Sind wir mal hier vorbeigekommen, hier auf die Inni Milchbar. Aha. Also hier an dieser Milchbar. Und gefällt es Ihnen hier gut? Ja. Ja? Ja, warum gehen Sie? Es gibt doch auch andere Lokale in Frankfurt. Warum kommen Sie gerade hierher? Ja, wir haben gerade 2 Freistunden in der Schule. Das ist hier gerade in der Nähe und da sind wir hier vorbeigekommen. Ah, Sie gehen noch in die Schule? Ja. In was für Schule gehen Sie denn? Handelsschule. Handelsschule. Dann wollen Sie auch einmal Kaufmann werden? Ja. Und da zieht Sie die Atmosphäre eines Warenhauses so an, man kann ja auch woanders hingehen. Warum gehen Sie gerade hierher? Ich finde es hier sehr praktisch, nicht? Es ist nicht sehr teuer. Ja. Ich gehe hier schnell hin, trinke was und dann gehe ich eben wieder. Sie sind hier mit Ihren Kollegen? Ja. Ja, na sagen Sie, Also ich bin meistens hier, weil es sehr nett und adrett hier ist. Diese ganze Sache sehr schön aufgezogen. Ja. An sich kaufe ich eigentlich sehr wenig im Kaufhaus, weil ich ziemlich auf Extravaganzen sehe. Ja? Ja, und die sind hier wohl weniger verbreitet. Ja. Ja, und ist das vielleicht nicht die Damenbedienung, die Sie herführt immer? Meine, die Damenbedienung? Ja, ja. Meine, ist doch netter, von einer hübschen Dame bedient zu werden, als von so einem alten, bärtigen, dicken Mann, nicht? Ja, das ist auch wahr. Das ist eine gute Einrichtung. Das zieht jedenfalls die männliche Kundschaft hier an. Mit Musik geht alles besser, so scheint es auch in diesem großen Warenhaus zu sein. Ich bin hier an einer Box und zu einem modernen Warenhaus gehört ja auch heute die Schallplatte. Und hier verkaufen Mädchen für Musikinteressierte, und da gibt es ja sehr viele, besonders unter der Frankfurter Jugend, junge Leute, die hier Jazzplatten suchen. Und die Auswahl scheint hier sehr groß zu sein. Soeben hört sich hier ein Mädchen eine Schallplatte an. Es ist ein Dixieland. Und hier ist ein junger Mann. Hören Sie auch gern Musik? Ja, ja. Was hören Sie für Musik? Ja, Hauptsache Jazz. Jazzmusik. Und wollen Jazz. Sie sich jetzt hier eine Schallplatte kaufen oder nicht? Ja, ich wollte mir erstmal anhören, ob sie überhaupt gute Jazzplatten da haben. Ja, glauben Sie, wir können ja mal fragen. Ja, da haben wir allerdings sehr schöne Sachen dabei. Zum Beispiel? Wir haben Louis Armstrong. Ja. Was haben wir noch da? Ja. Lion Hampton. Wir haben Benny Goodman da. Benny Goodman, ja. Und was interessiert Sie? Ja, haben Sie also die Platten 45, Mitte 45, ja. Ja. Das, da lege ich Wert drauf, denn für die Reise ist das am praktischsten. Ja. Ne? Ja. Unzerbrechlich, gell? Unzerbrechlich. Ja. Unzerbrechlich, ja. Ja. Und was würden Sie jetzt zum Beispiel gerne mal hören? Ja, wenn Sie was von Lionel Hampton da haben. Ja? Mal gucken. Ja, schön. Schauen, wir hören uns das dann gleich mit Ihnen an. Und sagen Sie, kommen Sie öfter hier in dieses Warenhaus? Sie? Nein, ich bin hauptsächlich in der Schweiz. In der Schweiz? Sie sind Schweizer? Nein, kein Schweizer, aber ich arbeite drin. Ah, sind Sie Frankfurter? Auch nicht. Nein, also erzählen Sie ein bisschen was von sich, von wo sind Sie? Ja, ich komme von Wertheim am Main. Und in der Schweiz, was machen Sie da? Ja, ich arbeite als Koch drüben. Was? Als Koch. Als Koch, sehr herrlich. Ja, ja. Und dann gibt es in der Schweiz auch so große Warenhäuser wie dieses hier. Ja, ja. Ja? Allerdings sind sie nicht ganz so modern wie hier. Ich meine, ja, gefällt Ihnen das? Ja, das schon nicht. Gut, schön, jetzt hören wir uns diese Platte ein bisschen. I say M-O-P, M-O-P, M-O-P-T. Das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, sind keine Messer, das sind Schneidwunder. Die sehen aus wie Rasiermesser und sind auch genauso scharf. Wenn Sie sich erinnern, haben Sie keinen Herrn erlebt, der sein Rasiermesser auf der Treppe abgezogen hat oder hinten auf dem Tellerrand, da wäre das nämlich kaputt gewesen. Also bitte auch nicht mit unserem Messer aus lauter Vergesslichkeit oder Gewohnheit über den Spülstein, dann ist es schon hinüber. Das brauchen Sie nicht mehr zu schleifen. Und um Ihren Daumen zu schützen, denn der sähe ja niedlich aus bei dem scharfen Messer, kommt von uns ein Bügel dazu. Das ist eine Ringfeder mit drei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, fein, mittel und grob. Die erste Umdrehung ist die feinste, und wenn der Bügel für Sie zum Körper zeigt, können Sie auch zum Körper arbeiten. Das heißt doch gut. Und dieser Mann hier, der an einer Säule steht, hat, muss sagen, sehr viele Passanten, sehr viel Publikum angelockt. Er verkauft Messer, er preist sie an, er preist sie so an, wie man es üblich auf einem Jahrmarkt hört. Aber es ist ja gar kein Jahrmarkt, es sind seriöse Kunden, die hier stehen, und der Mann überzeugt, man sieht es ihm an. Er kennt die Psychologie des Verkäufers, er kennt auch die Psychologie des Käufers, er peilt sozusagen eine Dame an und er verkauft Messer. Und das ist eine ganz neue, interessante Variante in einem so riesigen Warenhaus, in dem wir uns befinden. Weil Sie von montags bis freitags mit dem Messer nicht mehr durch die Schwarte durchkommen. Wir haben hier vorne eine Welle eingearbeitet im Winkel. Bitte ritzen Sie es damit nur ein paar Mal quer gezogen, und Sie haben die feinsten Speckwürfelchen, die Sie sich wünschen können. Das mal an die Bratkartoffeln, Sie werden sich wundern, wie die schmecken. Samstags in der Suppe war es zu viel, mir können Sie es glauben, ich musste die abends essen, die war nämlich salzig. Soeben wurde mir ins Ohr geflüstert, ich soll sofort in den Kontrollraum im Parterre kommen. Und wir begeben uns jetzt dorthin. Es scheint etwas Wichtiges, Interessantes im Kaufhaus passiert zu sein. Und tatsächlich, wir sehen hier zwei Verkäufer, die einen Mann gebracht haben. Es ist ein Warenhausdieb. Machen Sie das öfter? Nein. Das erste Mal? Erste Mal. Das glaube ich Ihnen nicht. Ja, bestimmt. Ehrenwertlich. Der Herr wird seit 14 Tagen schon beobachtet von uns. Ich komme schon ein halbes Jahr her, fast ein halbes Jahr Mittagessen. Mittagessen? Ja. Und da haben Sie sich jetzt das Mittagessen wieder hereinbringen wollen, oder wie war das? Nein. Na, warum haben Sie das gemacht? Erklären Sie mir. Weiß ich selber nicht, wieso ich das gemacht habe. Das müssen Sie doch wissen. Wie alt sind Sie denn? Ich 46. Mit 46 Jahren müssen Sie doch haargenau wissen, was Sie machen, oder? Ja. Na, warum haben Sie es gemacht? Erklären Sie mir. Das weiß ich selber nicht jetzt. Wieso, dass ich da dazukomme, überhaupt zwei so scheiß Waschlappen da mitzunehmen. Unterdessen ist auch die Polizei eingetroffen und nun hat der Polizist das Wort. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Ja. Bitte, ich liegen hier, die Ausweise. So, Augenblick, ist der Ausweis. Sie wohnen hier? Ja. Was machen Sie für Sachen? Ach, das weiß ich selber nicht, wieso. So. Wir haben halt einen Getrunken, weil ich Geburtstag habe. Ich weiß selber nicht. Was sind Sie vom Beruf? Metzger. Sie müssen mal mit uns kommen, ne? Ja, bitte. Ja. Ja. Machen Sie aber bitte Ihre Zigarette aus, Sie dürfen bei uns im Wagen nicht rauchen. Nein, bitte schön. Moment mal, jetzt bekommen Sie von uns erstmal Hausverbot hier, dass Sie unser Haus nicht mehr betreten, ja. Das unterschreiben Sie mir so. Ja, bitte schön. Wer ist jetzt zu Hause in Ihrer Wohnung? Niemand. Niemand? Sind Sie verheiratet? Ja. Nein. Sind Sie Experte auf diesem Gebiet? Nein. Im Warenhaus, nein, oder? Nein. Nicht? Nein. Aber wir wollen uns jetzt wieder in den Trubel stürzen. Und da drüben sehe ich eine ausländische Reisegesellschaft und die wollen wir jetzt fahren. Was suchen Ihre Kollegen hier in diesem Warenhaus? Ja, Kuriositäten. Ja. Also in der Hauptsache Kuriositäten, also viele interessieren sich für so Schreibmappen, also für alle sämtliche deutsche Handelswaren und in der Hauptsache, um diese Geschäfte zu besichtigen. Ja, gibt es in Spanien solch große Warenhäuser, wie dieses hier ist? Ja, es gibt, aber nicht in diesem Ausmaß nun. Nicht in diesem Ausmaß. Wir sind ja nicht von der Hauptstadt, wir sind von einer kleineren Stadt. Na, von welcher Stadt sind Sie denn? Wir sind von Sóller de Mallorca. Und sagen Sie, haben hier zwei hübsche Mädchen gebracht in Tracht. Und was haben Sie hier gekauft? Was haben Sie die Mädchen hier gekauft? No, lo kann comprar aquí. Mein Geschäft comprar. Eine Kartelle. Schöne Schreibtasche. Ey, fahren wir dann drüber, perché ciò va di serio. Ein paar Andenken. Eine Marie Traudo, was comprat du? Ja. Dos ositos. Sehen Sie? Die schönen Bären. Und dann gerne Teddybär sehe ich. Sagen Sie, bei welcher Gelegenheit sind Sie als Spanier mit dieser Gesellschaft nach Frankfurt gekommen? Wir sind gekommen, weil wir haben hier einen Auftritt. Wir sind die sogenannten Tänzer des Goldenen Tales und wir werden heute Abend auftreten. Und Sie haben diese Gelegenheit benutzt, hier in diesem großen Warenhaus einige Einkäufe zu machen. Ja, das haben wir auch gut ausgenutzt. Also, schön. Ja, dieser Betrieb ist wirklich sehr abwechslungsreich und man könnte ja alle Abteilungen besuchen, aber das würde Tage dauern. Es gibt insgesamt hier, ich habe es mir sagen lassen, über 10.000 Einzelartikel, die den Käufern angeboten werden. Es ist aber eine große Kunst, die Ware so zu platzieren und so richtig zu gestalten, damit auch der Käufer die Ware kauft. Und dafür ist ja der Dekorateur verantwortlich. Er hat 26 Schaufenster mit einer Gesamtlänge von etwa 110 Meter zu betreuen. Aber hören wir, von welchen Prinzipien der Chefdekorateur ausgeht. Wir gehen zunächst bei unseren Dekorationen von der Ware aus. Ja. Und von der Ware her mit ihren Vorteilen, mit ihren besonderen Dingen, die sie zeigt, gehen wir zu der Werbung über und stellen darauf unsere Fenster ein. Wenn wir eine Front stellen, dann hat diese Front einen bestimmten roten Faden, auf den alles abgestimmt ist. Beeinflusst werden wir von allen schöpferischen Richtungen, sei es Architektur, Theater, Kunst überhaupt oder von Modedingen. Ist die Linie festgelegt mehr auf konservativ oder forcieren Sie doch mehr die moderne Linie in der Werbung? Also wir sind in jeder Beziehung aufgeschlossen und versuchen unser Publikum mit keinen konservativen Methoden anzusprechen, sondern sie aufzuschließen für unsere Waren, die ja auch in jeder Beziehung auf den heutigen Zeitgeschmack abgestimmt sind, auf ihre Notwendigkeiten und so weiter. Und in dieser Richtung liegt auch unser Bestreben in der Dekoration. Wir zeigen anhand unserer Gestaltung, dass ein moderner Artikel im Fenster liegt und so weiter. Worum es geht und worauf es ankommt, das kann man auch hinter der Theke sehen. Da genügt ein Blick, um etwa festzustellen, dass das Sortiment nicht aus einigen wenigen Stücken besteht, sondern immer gleich aus großen Posten und Partien. Fast immer ist es das Riesenangebot, das aus der Massenproduktion der Industrien vom Fließband her sich auf diese Theke türmt. Wer das aufmerksam beobachtet, muss sich sagen, dass der Beruf des Verkäufers von immer größerer Bedeutung wird. Man kann es allein schon daraus ablesen, was heute alles dazu gehört, um überhaupt zu verkaufen. Gründliche Warenkunde etwa oder Marktbeobachtung oder Käuferpsychologie oder Werbung oder Einrichtung. Längst kann nicht jeder mehr diese vielen Tätigkeiten allein beherrschen. Deswegen und wegen des großen Umfangs ergibt sich eine Teilung der Arbeit in Spezialgebiete. Organisatoren, Einkäufer, Kalkulatoren, Architekten, Werbefachleute, Dekorateure, Marktbeobachter kommen zu Hilfe, um den Verkauf in diesem Warenhaus in gewünschter Intensität überhaupt möglich zu machen. Dieser Warenhauskonzern beschäftigte in Mitte dieses Jahres rund 15.000 Mitarbeiter, darunter etwa 10.000 weibliche. Also diese hatten die Aufgabe, sich dem Kunden zu widmen. Im Einzelnen waren es, und wenn es Sie interessiert, will ich es Ihnen sagen, 4 Vorstandsmitglieder, 8 Prokuristen, darunter 2 Direktoren, 45 Geschäftsführer, 30 Zentralleiter, 30 Zentraleinkäufer, 480 Abteilungsleiter der Verkaufsabteilungen und Erfrischungsräume, 229 weitere Abteilungsleiter, Bürochefs, Chefdekorateure, Warenannahmeleiter, Hausmeister, Trainingsleiterinnen, Oberkassenaufsichten und so weiter und so weiter. Dieser Konzern beschäftigt also viele, viele Menschen. Nun, es ist unterdessen später Nachmittag geworden und ich habe, das will ich Ihnen jetzt ganz privat schildern, soeben einen Anschauungsunterricht in Verkaufstechnik bekommen. Ein junges Ehepaar kam Strümpfe kaufen für ein 4-jähriges Mädchen. Sie sollten zum roten Kleid und einem karierten Mantel und noch zu verschiedenen anderen farbenfrohen Sachen passen. Bei der Auswahl, die sich hier bot, kam eigentlich nur ein paar so beiger Baumwollstrümpfe in Frage, die aber gar nicht vorgeschlagen wurden. Die Frau war unentschieden, der Mann sagte, also such du nur die Strümpfe aus. Nun, da griff die Verkäuferin ein und empfahl grün-bunte Wollstrümpfe. Die Kundin fragte einige Male zweifelnd, ja, passt denn das überhaupt? Die Verkäuferin meinte, dass man Kinder doch gerne bunt anzieht, dass die Strümpfe haltbar seien. Also die Kundin kaufte die grün-bunten Wollstrümpfe. Hinterher sagte die Verkäuferin zu mir, ich weiß auch, dass das nicht besonders passt, aber was wollen Sie? Wenn die Leute nicht selber wissen, was passend ist und was nicht, was soll ich machen? Die Wollsachen müssen jetzt aus dem Lager raus. Die Baumwollenen kann man den ganzen Sommer noch verkaufen. Und wenn man nichts verkauft, macht der Abteilungsleiter eben ein dummes Gesicht. Ja, das ist Verkaufstechnik. Nun ja, bedenken Sie bitte, es ist ja auch ganz verschieden. Mit diesem Geräusch klingt der Tag in diesem riesigen Warenhaus aus. Die Kunden verlassen das Kaufhaus, die Theken werden mit Nylontüchern zugedeckt, die Angestellten beeilen sich, um wenigstens für einige Stunden ins Privatleben zurückzukehren. Morgen werden Sie, meine Damen und Herren, wieder freundlich bedient werden. Auch wir verlassen das Kaufhaus und wenn wir zusammenfassen, so können wir sagen, dass es der Mensch ist, der die Wirtschaft gestaltet und seine Einflüsse sind es, die zum Entstehen neuer Phänomene und zum Untergang alter führen. Weil alle am Markte als Käufer auftreten, sind alle an diesem fortwährenden Gestalten beteiligt. Man kann nicht zwischen Verbraucher und Produzent oder Verkäufer unterscheiden. Jeder gehört zu diesen Kategorien nur mit einer Seite. Jeder aber ist mit seiner ganzen Wesenheit Mensch. Als solcher ist er eingespannt in die Polarität zwischen Individuum und Gesellschaft und sucht fortdauernd nach einem Ausgleich, der seinen Wünschen und Vorstellungen am besten entspricht. Seinen wirtschaftlichen Ausdruck findet dieses vielschichtige, kaum zu analysierende Geschehen in den Verbrauchsgewohnheiten und ihren Wandlungen. Sie zu erkennen und daraus jene Konsequenzen zu ziehen, die den Anstoß zu einer weiteren Entfaltung geben können, ist die absatzwirtschaftliche Aufgabe der großen Warenhäuser, deren Bedeutung Ihnen jetzt sicher klar ist. Menschen im Kaufhaus. Sie hörten eine Reportage von Peter Schier-Grybowski aus dem Jahr 1956.